Aber noch viel früher kamen andere Vorfahren dort an. Um dies festzustellen, genügt es, die Intihuatana oder Sonnenstein der Felsen von Santo Domingo in Chile zu betrachten, ein Werk der blonden Libyer. Laut Professor Jacques de Marieu sind die blonden Libyer die Nachfahren des Cro-Magnon-Menschen, der bis nach Afrika, nachdem er sich am Nordpol dispigmentiert hatte, während der letzten Eiszeit gelangte, etwa 8000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Im Paläolithikum bewohnte er den Süden Frankreichs und Nordafrika. Dem Rentier folgend kam er zu den englisch-skandinavischen Ebenen. Wieso der Cro-Magnon-Mensch, der laut Professor Wirth weiß war, sich dispigmentieren konnte oder musste, ist uns unbekannt. Wir ziehen es vor, wie Mereskowski zu denken, und glauben auch, dass dieser Mensch ein zivilisierter Missionar von Atlantis und dass er immer ein Weißer war. Laut de Marieu hat er um 4500 vor Christus schnellstens den Norden verlassen müssen, als Hyperborea im Meer versank. Einige davon werden in die Wälder geflohen sein und wurden zu nordischen Germanen. Andere segelten wohl nach Süden und kamen nach Afrika und bis Amerika. Sie sind die Megalitherbauer. Wir sahen auch, dass die friesische Chronik sich damit befasst. Die ägyptischen Fresken und Inschriften beschreiben die blonden Libyer als die Tamehu. Im Bronzezeitalter beförderten die Hyperboreer den Bernstein bis nach Ägypten. Dabei dienten ihnen die Libyer, die sich bereits in Griechenland niedergelassen hatten, als Zwischenhändler. Eine der Bernsteinrouten war die Donau. Die Hyperboreer kamen zum Schwarzen Meer und überquerten die Meeresenge, die wir heute als die Dardanellen kennen, die damals unter Kontrolle der Stadt Troja stand. Um das Jahr 2000 vor Christus haben sich die Hyperboreer mit ihren libyschen Verwandten jener Ortschaft bemächtigt und sie in eine megalithische Festung verwandelt. 900 Jahre später wurden sie von den Achäern, die auch aus dem Norden gekommen waren, im Kriege eingenommen, wovon uns Homer in der Ilias berichtet. Man weiß, dass es den höheren Kasten gelang, Troja zu verlassen. Man hat aber niemals mit Bestimmtheit erfahren können, was aus ihnen geworden ist. Vergil hat versucht, das Geheimnis in seiner Aeneis zu enthüllen. Professor de Marieu findet jedoch diese Trojaner in Südamerika, im Norden Argentiniens. Die Beweise, die er dafür beibringt, sind unwiderlegbar. Sie müssen jedoch unbekannt bleiben und verschwiegen werden wegen der großen planetarischen Verschwörung gegen die Hyperboreer und die weißen Götter. Amerika, Huitmanaland, Albanien, seine ältesten Namen waren immer die traditionelle Zuflucht der Besiegten, der Luziferischen, der Hyperboreer, die in großen kosmischen Katastrophen oder durch die Feindschaft des Tiermenschen vernichtet wurden. Das war die wahre Arche der Sintflut während der Zerstörung von Lemuria, Gondwana, Atlantis, Hyperborea. Einige weiße Götter sind den Spuren anderer gefolgt, in der Annahme, dass ihre Vorfahren hier uneinnehmbare Zufluchtsstätten gefunden hätten, vielleicht die Eingänge zur hohlen Erde in den Oasen der Antarktis. Zunächst kommen die Überlebenden der zerstörten sichtbaren Reste von Hyperborea, jene Inseln, die in der Arktis untergingen, laut Professor Wirth. Danach die blonden Libyer, die Trojaner, die Wikinger, die Templer und neuerdings die esoterischen Hitleristen, Überlebende des letzten großen Krieges. Die zuletzt Eingetroffenen wurden von ihren Vorgängern empfangen, doch nur die eingeweihten Führer würden die geheimen Zufluchtsorte erreichen können. Nur die Unsterblichen würden von den Unsterblichen empfangen werden. Der Rest musste an der Oberfläche verbleiben, sich in einem langsamen und furchtbaren Todeskampf eines unvermeidlichen Mestizentums auflösen, das Professor de Marieu La Agonia de Dios Sol, des Sonnengottes Todeskampf, betitelt hat. Sein erstes Buch heißt El Gran Viaje del Dios Sol, des Sonnengottes große Reise. Das Werk dieses außergewöhnlichen französischen Forschers, der in Argentinien lebt, hat fürwahr Widerhall in Deutschland gefunden, aber keine tiefere Resonanz in unserem Amerika, noch in den sogenannten lateinischen Ländern. In Spanien ist es unbekannt und in Chile fast ganz. Das ist natürlich kein Zufall, sondern ist einer Verschwörung zuzuschreiben, die angewiesen ist, jegliche ehrliche Forschung zu unterbinden, weil diese Arbeit hunderte von Jahren systematischer Zerstörung der Spuren der Hyperborea in Amerika gefährdet, sowie die Erfindung einer bodenständigen eingeborenen Kultur, die ich Anhäufung der Sklaven von Atlantis nenne. Außer jenem Kauderwelsch einer kosmischen Rasse, eines Vasconcelos oder der rassischen Achsel eines Antenor Orego. Professor de Mailleux ist Anthropologe und bringt unbestreitbare Beweise bei zur Unterstützung seiner Behauptungen. Ich identifiziere mich mit seinem Kampf, denn von sehr jung an wurde ich dazu angeregt, die Spuren der weißen Götter zu suchen, im offenen Krieg gegen die verunglimpfende Umwelt, die uns umgibt in diesem dunklen Amerika, wie es die Verfechter des Mestizen- und Mulattentums nennen, die an die Existenz der eingeborenen Kultur glauben, wie an die Größe einer Zivilisation der Vermischung, entstanden im Ausschuss von den Sklaven von Atlantis erzeugt.